star, circle, star, cross, wave, cross, cross, triangle, Fehler, cross, square, square, wave, star, circle, star, square, Fehler, star, circle, star, cross. Code Black von Friedrich Pestenreiner. Musik David Graham. Regie Christoph Pragua. CIA Deputy Directorate for Science and Technology, Langley, Virginia. Sagt Ihnen der Name Anne Lewis etwas? Nein, sollte er. Professor Dr. Lissa Lastova, wissenschaftliche Beraterin des Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika. Wir hatten da vor Jahren eine unglaubliche Frau, diese Anne Lewis. In 4 von 5 Fällen hat sie die genaue Position russischer Atom-U-Boote im Atlantik vorhergesagt. Die Koordinaten auf die Bogenminute genau. Eines Tages, es war ein 12. Februar, schwamm sie auf dem Hudson River. Jay Caldwell, Direktor des Deputy Directorate for Science and Technology, der CIA-Abteilung für Wissenschaft und Technologie. Im Hudson? Zu der Jahreszeit? Bei der Kälte? Nicht im Hudson, Lissa, auf. Oh. Die Kälte spürte sie vermutlich nicht mehr. Irgendjemand hatte ihr die Kehle durchgeschnitten, fein säuberlich. Profiarbeit. Das KGB. Vermutlich. Ein Racheakt? Nein. Das mit den U-Booten war mehr oder weniger Spielerei und unsere Spielkameraden, die Russen, wollten bloß verhindern, dass wir mit Anne Lewis als Medium wissenschaftliche Versuche anstellten und die Methode weiterentwickelten. Das tun sie nämlich selber. Mit Erfolg? Eher weniger. Die Chinesen schlafen übrigens auch nicht. Die versuchen, ihre Medien zu klonen und befruchten weibliche Medien mit dem Samen von männlichen Hellsehern in der Hoffnung, besonders begabte Medien würden daraufhin die betreffenden Geburtskanäle verlassen. Ein Langzeitprojekt. Typisch asiatisch. Sie werden mir sicher sagen, was das mit der Diamond Foundation zu tun hat. Diese CD sagt es Ihnen. Star, circle, star, cross, wave, cross, cross, triangle, Fehler, cross, square, square, wave, star, circle, star, square, Fehler, star, circle, star. Das ist der Mitschnitt von Versuchen, den uns eine Informantin von der Diamond hat zukommen lassen. Merkwürdige Stimme. Sie stammt aus dem Lautsprechersystem der Androidenmaschine Alpha Charlie 001. In 10-jähriger Arbeit entwickelt von Dr. Chris Jordan, Top Scientist der Diamond. Mit einem Team von 200 Mitarbeitern. So viele? Biologen, Physiker, Elektroniker, Ingenieure, Mechaniker und so weiter. Alpha Charlie 001. Androider Computer, erstes Modell. Die beiden Nullen deuten darauf hin, dass es möglicherweise in Zukunft mehrere hundert Modelle geben wird. Und die Frauenstimme? Das ist Ira Selesky, Assistentin von Jordan. Irgendwie muss sie sauer sein auf den Doktor. Vielleicht, weil sie gerne mit ihm möchte, aber der Doktor nicht gerne mit ihr. Der kennt nur seine Wissenschaft. Dafür verrät sie uns seine Daten. Wozu braucht die CIA eigentlich eine Informantin? Das Projekt wird doch vom amerikanischen Staat offiziell gefördert und unterliegt der Berichtspflicht. Schon. Es gibt offizielle Berichte am Ende jedes Quartals, aber es gibt auch Grauzonen. Im Grunde sind all diese offiziellen Berichte ziemlich wertlos. Ich weiß das, weil ich selber welche verfasse. Nichts ist einfacher für den Insider, als die Wahrheit hinter hochgestochenem wissenschaftlichen Blabla zu verstecken und die Bosse durch die Blume mit einem klassischen Zitat zu bedienen, ohne dass die Arschlöcher das spannen. Das Ganze hört sich an wie die Ryan-Versuche. Das sind Ryan-Versuche, Lissa. Ah. Die berühmten Ryan-Versuche, Duke University 1934. Oder sagen wir besser, die berühmt-berüchtigten Versuche. Sie kennen das. Na klar. Eine Versuchsperson macht eine Aussage über ein verborgenes Objekt in Form von Symbolkarten. Ja, Stern, Kreuz, Welle, Kreis, Dreieck. Ist die Aussage wahr, so zählt sie als Treffer. Ist sie falsch, wird sie als Fehler bewertet. 5 Symbole. Die Versuchsperson hat eine Chance von 20%, das richtige Symbol zu erraten. Sehr gut. Aber die Versuchspersonen erzielten Ergebnisse, die um Größenordnungen jenseits des Zufalls lagen. Die Versucher hätten 2 Milliarden Universumszeitalter benötigt, um nur durch Zufall die Ergebnisse zu erzielen, die tatsächlich erzielt worden sind. Damit waren paranormale psychische Effekte wie Hellsehen, Telepathie, ja sogar Psychokinese und Präkognition unter Beweis gestellt. Präkognition. Danke. Und die orthodoxe Wissenschaft fühlte sich also in gewisser Weise düpiert durch diese Versuche. Ja. Oder sagen wir besser, sie wusste damit zunächst nichts anzufangen. Neuerdings werden diese paranormalen Phänomene in Nachbarschaft mit den ebenfalls paranormalen Phänomenen der Quantenphysik gesehen. Und AC01 produziert ebenfalls diese paranormalen Phänomene? Genau. Alpha Charlie ist eine digital-elektronische Realisierung des menschlichen Nervensystems. Und der Rhine-Versuch mit diesem elektronischen Nervensystem hat ebenso wie anno 1934 eine Trefferrate von über 90% erzielt. Das ist fantastisch, Lissa. Das ist ungeheuerlich. Wissen Sie, was wir da in Händen haben? Sie sagen es mir. Hier haben wir eine eiserne Anne Louise, ohne Arsch und Titten. Oh, Ihre Ausdrucksweise, Jake. Ja, sorry, ich stamme eben aus der Bronx und nicht vom Sunset Boulevard. Ah. Na schön. Eine Anne Louise ohne dies und das, aber vor allem ohne Kehle, die ihr ein KGB-Killer durchschneiden könnte. Das Projekt muss die höchste Klassifikationsstufe erhalten. Ist Ihnen das klar? Und nehmen Sie sich diesen Knaben zur Brust, unverzüglich. Ehe da irgendetwas an irgendeine große Glocke gehängt wird. Und was folgt daraus, meine Damen und Herren? Wenn an den Formulierungen und Umschreibungen dessen, was sich sprachlich nicht mehr unmittelbar ausdrücken lässt, ein wahrer Kern ist, dann könnten wir das Verhältnis zwischen Geist und Materie, zwischen unserem Gehirn und unserem Bewusstsein, bildlich etwa analog zu dem Verhältnis zwischen Licht und Spiegel verstehen. Hörsaal der Diamond Foundation for Development and Research, Sausalito, California. Dr. Chris Jordan. Im leeren Raum bleibt Licht unsichtbar. Es leuchtet erst, wenn es auf eine Oberfläche trifft, die fähig ist, es zu reflektieren. So hell ein Spiegel aber auch immer leuchtet, in keinem Fall erzeugt er das Licht selbst, das er ausstrahlt. Das Gehirn erzeugt den Geist nicht, der vermittels dieses Organs in unserem Bewusstsein aufgetaucht ist. Das Geistige, das Seelische, das Schöpferische, das sich aus den Gesetzen unserer materiellen Wirklichkeit auf keinerlei Weise ableiten lässt, könnte dadurch zustande kommen, dass die biologische Evolution unser Gehirn auf einen Entwicklungsstand gehoben hat, der in ihm einen ersten Reflex des Geistes einer jenseitigen Wirklichkeit entstehen lässt. Jenseitige Wirklichkeit, meine Damen und Herren, was immer das auch sein mag. Denn, und damit möchte ich abschließend für heute den deutschen Philosophen Heumer von Ditfurth zitieren, wir sind nicht nur von dieser Welt. Herzlichen Dank. Dr. Jordan, kann ich Sie einen Moment sprechen, Doktor? Bitte schön, worum handelt es sich? Ich soll Ihnen eine Einladung von Professor Lastova überbringen. Lastova? Professor Dr. Lisa Lastova, die wissenschaftliche Beraterin des Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika. Machen Sie immer solche Witze? Sie wundern sich. Zu Recht. Bitte kommen Sie. Eine Einladung? Haben Sie eine Karte, was schriftlich ist? Um Antwort wird gebeten oder etwas in der Richtung? Die Einladung erfolgt mündlich. Hier und jetzt. Und wohin? Welcher Anlass? Gesellschaftskleidung? Sind Damen zugegen? Keine Damen, keine Gesellschaftskleidung, so wie sie sind. Und zwar sofort. Gästehaus der CIA. Sie sind sich darüber im Klaren, dass Sie im Begriffe stehen, vertragsbrüchig zu werden, Doktor? Im herkömmlichen Sinne ja. Gibt es einen unherkömmlichen Sinn? Das Projekt, das ich für Diamond bearbeite, hat sich in eine Dimension entwickelt, die vom Inhalt meines Forschungsvertrages, sowohl dem Text als auch seinem Geist nach, nicht mehr abgedeckt wird. Nicht vorgesehen war, auch gar nicht vorhergesehen werden konnte. Wie meinen Sie das? Meine Ergebnisse durchbrechen alle herkömmlichen Dimensionen. Ein unvorhergesehener Vorsprung für das Prometheus-Projekt. Das Prometheus-Projekt ist nicht unmittelbarer Gegenstand Ihres Forschungsvertrages. Sie haben uns die Rhine-Versuche verschwiegen, Doktor. Oh nein, diese Absicht habe ich nie gehabt. Der Report ist noch nicht fällig. Termin in einem Monat. Der Bericht muss konzipiert werden, ausgearbeitet, korrigiert, ergänzt. Jeden Tag gibt es neue Erkenntnisse. Aber vorher wären Sie damit an die Öffentlichkeit getreten, in der Conference on Artificial Intelligence in Cambridge. Was ist dagegen einzuwenden? Die Wissenschaft ist in unserem Lande frei und allen zugänglich. Warum halten Sie mich hier eigentlich fest? Was ist das hier? Wo bin ich? Sind Sie sich der Bedeutung dieses Versuches nicht bewusst? Ich habe Sie gefragt, was das bedeuten soll. Doktor, haben Sie nicht den Eindruck gewonnen, dass wir jetzt mit Fragen an der Reihe sind? Ich möchte eine Antwort. Gefällt es Ihnen hier nicht? Das Haus? Ihr Apartment Park? Pool? Indoor? Outdoor? Für kühlere, für wärmere Tage? Tennisplatz? Personal? Ihre Garderobe? Das ist doch gut. Was wollen Sie mehr? Und Wanzen hinter allen Tapeten. Aber dafür keine Telefone. Ich bitte Sie, Doktor, nur Gutes wäre doch ein Gutes zu viel, oder? Sie befinden sich ja nicht im Vatikan. Und wo zum Teufel? Sondern im Gästehaus der Central Intelligence Agency der Vereinigten Staaten von Amerika, Langley, Virginia. Sie sind Gast dieser Institution, Ehrengast, wenn Sie so wollen. Man sagte mir, ich sei Gast von Professor Lastova. Das ist korrekt. Ich habe hier Ihre Betreuung übernommen und freue mich auf ein wissenschaftliches Gespräch mit Ihnen.